Die Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un zum neuen Jahr, Juche 106 2017, findet mit großer Anziehungs- und Einwirkungskraft bei allen Koreanern ein großes Echo. Kim Jong-un betonte in seiner Neujahrsansprache wie folgt: Auf diesem Podium, wo der Anbeginn eines neuen Jahres angesagt wird, fühle ich wegen der Sorgen darum, wie ich unser in der Welt bestes Volk, das mir fest vertraut und mich mit Herz und Seele herzlich unterstützt, heilig und noch höher würdigen könnte, mein Herz schwerer zumute werden. Dieser Hinweis bewegt die Herzen aller Armeeangehörigen und des gesamten Volkes der DFRK. Überall auf Arbeitsplätzen, in den Familien, Bussen, Straßenbahnen und U-Bahn-Zügen sieht man die Leute, die voller Tränen seine Neujahrsansprache fleißig studieren. Der stellvertretende Direktor der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, Ri Uigu, sagte, er habe voller Rührung den feierlichen Schwur von Kim Jong-un gehört. Kim Jong-un schwörte, dass er dafür aufopferungsvoll kämpfen werde, die Zeit, in der das ganze Volk mit dem Glauben an Kim Il-sung und Kim Jong-il voller Optimismus auf die Zukunft das Lied »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« gesungen habe, nicht ein Augenblick der verlaufenden Geschichte, sondern die Wirklichkeit von heute werden zu lassen. Er werde ein wahrer treuer Diener des Volkes, ein loyaler Laufbote des Volkes sein, der mit fleckenlosen und sauberem Herzen unser Volk in Treue ehre. Das koreanische Volk weiß gut, dass der Wille und Wunsch von Kim Jong-un sicher in Erfüllung gehen werden. So ist es jetzt dankerfüllt gegenüber ihm und voller Siegeszuversicht. Cho Zu-yong, Direktor des Vereinigten Wärmekraftwerkes Pyongyang, sagte, der Hinweis von Kim Jong-un, dass wir, die in dem Wunderjahr 2016 beträchtlich gehobene revolutionäre Stimmung weiter kulminierten und so in diesem bedeutungsvollen Jahr epochale Fortschritte bei der Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages erzielen, um die Ideale und Träume des Volkes auf diesem Boden glänzende Wirklichkeit werden zu lassen, gebe uns die Zuversicht auf die lichte Zukunft. Unter der kämpferischen Losung beschleunigen wir mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus, werden wir die gesamte Kraft auf die Erfüllung der 5-Jahre-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Staates konzentrieren, äußerte er seinen Entschluss.